Hallo und herzlich willkommen zu Episode Nummer 61. Ich bin der Adrian und an meiner Seite Mr. Ich verbessere meine persönliche Bestzeit bei jedem Marathon, den ich antrete, Lukas. Ja, das bin dann wohl ich. Aber danke für die nette Ankündigung. Ja, wir haben heute eine pickepackevolle Episode mit ja, vor allem dein Wettkampfbericht von Rotterdam. Ja, dann haben wir noch einiges an Ergebnissen. Letztes Wochenende war ja wirklich also jede Menge los in Ausdaueruniversum, Wir mussten uns von entscheiden, also. Marathons, genau, von Marathons über Radsport, über Triathlon, über Swimrun, war alles vertreten, war richtig, richtig viel los. Ja, ich würde aber sagen, das bringen wir zum Schluss, was mich und die Zuhörer bestimmt auch vor allem interessiert, ist, wie lief's denn für dich in Rotterdam? Gut, das war's. Tschüss. Okay. Ja, was soll ich sagen? War zufriedenstellend, unerwartet und bin natürlich sehr, Unerwartet. ja schon, also dass zumindest so deutlich mehr wird, zumindest in meinen Augen deutlich mehr, war auf jeden Fall nicht so, ja, von mir beabsichtigt, wenn ich das so sagen kann. Also ich hatte jetzt eher, Du hast ja schon dafür trainiert, ja, also für klar, die ich Richtung. will ja irgendwo, will ich mich natürlich immer verbessern, aber jetzt das, ich sag mal, wenn es 3:15 am Ende geworden wäre, wäre ich natürlich auch super happy geworden, gewesen, aber ja, so ist halt auch natürlich ganz, ganz cool. Gut, Ja, jetzt wissen einige, du hast auf jeden Fall eine Bestzeit, aber jetzt mal um chronologisch vorzugehen. Ihr seid am Samstag angereist, gell? Du hast ja bis Freitag noch Spätdienst gehabt, Samstag seid ihr angereist. Also war schon, glaube ich, genau. recht stressig alles, oder? Ja, es war auch leider nicht so, ist alles nicht so gelaufen, wie ich es mir vorgestellt habe, aber naja, das ist dann halt ein bisschen, wenn man so kurzfristig dann anreist, dann ist es alles nicht so einfach. Wir sind eigentlich wollten wir 7 hier los, wir sind dann irgendwann, es wurde irgendwie 8:30 und eigentlich war so verkehrstechnisch alles ganz okay, aber wir haben nochmal 2 Päuschen gemacht, weil sind es ja dann doch schon so 3,5 und plus dann nochmal eine, ja, sagen wir mal, eine gute Dreiviertelstunde bis zu der Ferienwohnung, wo wir waren. Also da ist man schon einiges unterwegs und ja, also sind wir von hier los und waren ungefähr, glaube ich, gegen 12 waren wir dann ich glaube vor 12 waren wir in Rotterdam. Und dort haben wir uns ein Parkhaus angeschaut, wo wir für den nächsten Tag schon ein Parkticket hatten. Das war, ich denke mal, das wirst du auch ein bisschen kennen, das war so bei Kilometer zwischen 19 und 20. Also da ist so ein riesen ja, Parkhaus in so eine, wie heißt das? So eine Mall, weißt du? Also die Strecke lief früher auch schon halt da lang und das ist von der Seite von Rotterdam wurde das Parkhaus, konnte man dann quasi im Vorfeld den Platz reservieren und es gab mehrere und wir haben halt das genommen, weil wir von der Richtung kamen und haben dann anstatt die 18 € Tagestarif haben wir dann halt 15 bezahlt und hatten halt unseren Parkplatz und ja, also es war schon quasi von der Strecke, dann ging man halt eine Rolltreppe hoch und dann war man bei der Metro und ist, ich glaube, 5 Stationen gefahren, da waren wir schon am Start. Also das von daher ist das gut gelaufen und ich spoilere mal hier so schon ein bisschen, es hat auch alles geklappt, obwohl ich mir ein bisschen Sorgen gemacht habe, weil das ja eigentlich von da, wo wir kamen, die Strecke war. Was ich meine? Also du bist quasi auf der Strecke gefahren. Aber zu der Zeit, wo wir da morgens angefahren sind, da war halt noch nichts abgesperrt und man konnte da super hin und auf dem Rückweg waren, also als wir fertig waren, haben wir noch ein Käffchen getrunken und dann zum Auto und da war auch schon eigentlich alles weg. Also die waren da super flott und es gab eigentlich gar keine Verzögerung. Was ja im Vorfeld, wie gesagt, ein bisschen mir Sorgenfalten auf die Stirn gemacht hat, aber im Endeffekt war diese Organisation mit den Parkhäusern doch sehr, sehr empfehlenswert für diejenigen, die mal nach Rotterdam wollen. Ja, halt, wir wollten halt gucken, wo dieses Parkhaus ist und wie man am besten zum Start kommt, damit man das am nächsten Tag auch alles gut hinbekommt. Und sind dann halt ja, da ins Parkhaus, nochmal kurz durch diese Mall, aber da war nichts Gescheites, also sind wir dann direkt zur Metro. Das funktioniert aber halt ein bisschen anders dort. Ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber da musste man sich... Wir sind da kein Metro gefahren, weil wir haben ja da in der Stadt gewohnt. Ah, okay. Ja, weil wir sind mit der Linie gefahren von, ich weiß nicht, ein Subline hieß es, glaube ich, bis nach Den Haag fahren können, was ich eigentlich ganz interessant fand, weil ich hatte gar nicht gewusst, dass Den Haag so nah ist, dass man sogar mit der Metro quasi hinfahren kann. Auf jeden Fall geht man da an diesen Schalter und kauft sich dann entweder ein Tagesticket oder ein Ticket für 2 Stunden. Ne? Und das ist dann quasi, hast du die 2 Stunden, kannst du dann hinfahren, wo du willst, aber das hat dann auch schon 3,50 gekostet und wir waren eigentlich dann super schnell durch, deswegen haben wir, oder wir wollten dann halt dann doch schon schnell weiterfahren, weil es war schon recht anstrengend alles so, die ganze Fahrerei und so, da hatten wir gesagt, komm, heute kein Sightseeing nochmal durch die Stadt, also nur Unterlagen holen und wieder weg, und deswegen haben wir so ein 2-Stunden-Ticket geholt. Ist ja auch vernünftig für die Beine. Ja, genau. Ja, dann sind wir halt dann rübergefahren an die Station, keine Ahnung, wie die jetzt heißt, kann das alles nicht aussprechen. Und dann geht man halt raus und man ist quasi vor diesem World Trade Center, wo die Messe stattfindet und wo die Unterlagen gibt. Ne? Man kommt ja halt dann rein. Auf der rechten Seite ist quasi der Ausgang, auf der linken Seite ist halt der Eingang und dann steht man quasi schon direkt vor den Unterlagen, Startunterlagen. Das war erst für den ein Viertelmarathon hieß es da, und hinten in der Ecke gab es halt für die Marathonis. Unterwegs habe ich auch was ganz Interessantes gefunden, das hat mir dann aber auch für den nächsten Tag den Arsch gerettet sozusagen. Und zwar konnte man sich dann ein Tagesticket für den kommenden Tag schon vorkaufen sozusagen, ja? Also für die Metro. Das war nämlich so, bin extra hingegangen und gefragt, wie ist es denn? Ich habe ja hier einen Startplatz, ich bin ja Läufer. Ist das denn alles schon in einem Paket drinne oder muss ich mir extra ein Ticket kaufen? Wenn ich mit der Metro fahren will, muss ich mir ein Ticket kaufen. Was ich persönlich ein bisschen arm finde, weiß ich nicht. Also ich fand es nicht so toll, dass man dann noch extra ein Ticket für die Metro kaufen musste. Und also zum Beispiel in Köln, ja, da habe ich sogar ein Ticket für meine Freundin immer an der Startnummer dran, dass sie benutzen kann, um mit der U-Bahn in Köln zu fahren. Also da kann man vielleicht für so einen großen... Das ist halt wahrscheinlich, ich meine, Frankfurt ist es ja auch so und ich glaube Berlin auch, aber ja, es ist wahrscheinlich mehr oder weniger so ein deutsches Ding, das wird im Ausland, muss es ja halt nicht zwangsläufig auch dann so sein. Ne? Ja, okay, ist halt auch ein bisschen anders, weil du, wenn du reingehst in die Metro, musst du ja, also um überhaupt reinzukommen, musst du ja das Ticket quasi drauflegen, damit die Türen aufgehen, damit du überhaupt da zu den Rolltreppen kommst, weil sonst kommst du ja nicht durch. Hier in Deutschland, da gehst du einfach in die U-Bahn, fährst schwarz oder lässt es sein oder kaufst ein Ticket, ja. Da kannst du dich ja in die Gleise stellen, da geht das halt ja nicht, im Ausland meistens zumindest. Und dann sind wir halt, habe ich mir die Stadtunterlagen abgeholt und dann war es eigentlich quasi wie bei Florenz, du wirst halt durch diese Messe durchgeschoben, ja, also du konntest gar nicht zurück, einfach wieder zum Ausgang, ob du wolltest oder nicht, das fand ich dann halt auch wieder ein bisschen. Das habe ich aber anders in Erinnerung, dann haben sie das vielleicht verändert, weil ich konnte da hingehen, wo ich wollte. Ja, also da ist es eher so, dass du quasi, wie gesagt, auf der einen Seite einen Eingang hast, auf der anderen Seite einen Ausgang. Ja? Und ich habe es jetzt nicht versucht rauszugehen, das muss ich dazu sagen, weil da kamen so viele Leute dir entgegen, da hättest du dich quasi durchdrücken müssen. Fand ich, ja, also da, ich wollte mir sowieso noch Gels kaufen, von daher musste ich ja so oder so auf die Messe. Das habe ich dann gemacht, aber ehrlich gesagt, auf dieser Messe, wenn du auf ein paar warst, siehst du auch nichts Neues mehr. Ja? Es gibt die üblichen Verdächtigen wie On, wie Hoka, die sind eigentlich quasi immer, dann hast du immer diese Stände, wo einfach alles überfüllt ist, ja, mit irgendwelchen Sachen, die man kaufen kann. Und dann hast du dann halt diese ganzen anderen Marathons und Wettkämpfe, die man halt machen kann zum Schluss noch. Ja, das war's dann eigentlich auch schon. Und ja, das war für mich halt die Messe. Wir sind einfach da durchgegangen und haben uns ein bisschen irgendwas angeguckt. Also wirklich beim Vorbeigehen einfach nur angeguckt. Jetzt irgendwie großartig stehen geblieben, bis auf die Gels habe ich nichts gemacht da. Aber du fandest es ja eigentlich gar nicht schlecht, hast du gesagt damals. Du fandest sie sehr interessant. Naja, ist ja keine große Messe, ne? Ist ja recht überschaubar, aber ich fand das, was sie da so anbieten und so weiter, ich finde das immer so ganz nett, weißt du? Also, eine Messe ist halt eine Messe. Die können da jetzt irgendwie da jetzt nichts großartig Neues da rauszaubern. Es sind halt Stände mit Anbietern und ich fand so die Produkte, die sie da hatten, ja, als ich da war vor 2 Jahren, dann, ich fand das alles sehr, ja, sehr cool. Wie gesagt, halt nicht allzu groß, also jetzt schon mal gar nicht mit Frankfurt zu vergleichen. Aber ich habe mir da schon ein paar Sachen gekauft damals, weiß ich. Ja, weil sie halt eben so die Marken da haben, die mich auch ansprechen. Und deshalb fand ich das auch so zum Teil ja, schon ganz cool. Ja, ja, wie gesagt, also ich bin da vielleicht auch schon ein bisschen von Frankfurt vorgeschädigt, weil das ist ja schon groß und weitläufig auch. Und da, das war eher, ja, ich meine, in Frankfurt kannst du ja machen, ja, nicht machen, aber du kannst ja hingehen, wo du willst sozusagen. Ich finde, weißt du, Frankfurt ist riesig, die Halle da, aber ich finde sie auch nicht unbedingt, ja, ich finde das jetzt auch, letztes Jahr fand ich es einfach, ja, durchschnittlich, einfach auch, ja, zu groß und jedes Jahr das Gleiche irgendwo und alle stehen auch an gleichen Plätzen und das ist schon mal ein bisschen cool, mal was anderes zu sehen. Ja, das, ja gut, aber da gab es halt für sowas interessiert. Also im Vergleich zu Florenz, wo ich damals war, gab es da eigentlich nichts anderes und wie gesagt, ich sehe immer auf den Messen irgendwie immer Hooker und OnCloud, das war auch in Köln so. Naja, sind halt Marken, die jetzt stark in Kommen sind, ne? Das ist klar, das ist das ist halt ne? Angebot und Nachfrage und gerade OnClouds und auch, aber auch Hooker natürlich sind halt sehr gefragt. Ja, hat aber auch vielleicht auch was damit zu tun, weil zum Beispiel bei dem Rotterdam ist New Balance der halt der Sponsor. Ja, in Florenz war es ASICS und da gab es halt auch nur die Stände noch nebenbei. Also ganz am Anfang gab es wie in Florenz auch in Rotterdam gab es halt New Balance Sachen, kannst du da kaufen. Gab auch ein paar coole Sachen, das muss ich da sagen. Habe ich mir auch ein paar angeguckt. Aber da warst du noch nicht mal bei den Stadtunterlagen drin. Das war direkt am Anfang. Das war quasi, wo kommst in dieses World Trade Center. Ja, die haben da, bevor du reingehst, ist ein großer New Balance Stand. Ja. Genau. Da kann ich mich auch dran erinnern, ja. Ja, und so war das halt jetzt auch. Und damals war das auch so ähnlich halt in Florenz. Ja. Also, und deswegen denke ich, dass halt andere Marken da großartig nicht auch zulassen, wie jetzt zum Beispiel, ja, Nike oder sowas. Das halt, was ich meine, das ist vielleicht Hoka und On, klar, oder On. Ich weiß gar nicht, ob das so ist. Ja, aber ich kann mich jetzt nicht daran erinnern, dass ich jetzt da, also ASICS gab es nichts, Nike gab es keine Sachen, was haben wir noch, Adidas habe ich auch nicht gesehen, also wirklich, also eigentlich wirklich nur New Balance, On und Hoka, das waren die Marken von den, sag ich mal, etwas größeren, die man kennt, die da vertreten waren. Ansonsten, na klar, wie gesagt, diese Stände, wo du halt 3 Millionen Schuhe aufeinander gestapelt hast und dir da durchsuchen kannst, die gab es natürlich das, auch. Das sind aber Sachen, an denen gehe ich vorbei. Also das interessiert, das hat mich noch nie interessiert. Also da CEP habe ich halt noch gesehen und das, wie gesagt, aber jetzt so die riesengroßen Marken sind auf solchen Ständen irgendwie nie vertreten. Das war auch in Florenz so, da gab es halt nur ASICS und das war es eigentlich. Naja, auf jeden Fall, um wieder auf das Sachliche zu kommen. Ich habe einen ganz interessanten Lauf aber gesehen, da muss ich dann doch stehen bleiben, denn es gab eine Tieffighter-Medaille dafür. Und zwar geht's um den Run Through the Disneyland Resort oder Paris, meine ich, wäre das gewesen. Ich habe mir da mal die Internetseite dann aufgemacht, habe das mal angeguckt, war sau interessant, war irgendwie ein 10-Kilometer-Lauf durch das Disneyland. Ja, ich kann das ja mal in die Shownotes packen, könnt ihr euch das gerne mal angucken für all die Nerds da draußen, die auch gerne laufen gehen. In Disneyland. Ja, also Mickey Mouse. Ich würde es gerne mal machen, also das okay. Ganz cool sein. Aber das war schweineteuer, das weiß ich noch. Das hat, glaube ich, irgendwie 300 Euro gekostet oder so, aber ich glaube, damit ist auch. Da ist doch die Höhle los. Müssen Sie dafür extra das Ding sperren? Ich glaube nicht, dass das rentabel ist, oder? Weiß ich nicht, aber du zahlst halt 300 Euro Stadtgebühr, so wie ich das gesehen habe, aber da ist, glaube ich, auch der Parkeintritt drin. Was? Oder sowas. Ja, ja. Für 10 Kilometer Lauf? Ja, ich meine schon. Ich pack's nochmal. 300 Euro für einen 10 Kilometer Lauf? Ja, ich habe nur als hier auf die U-Bahn, da mussten wir mal so 10 Minuten warten, bis die nächste kam, da habe ich das mir mal kurz angeguckt und das war das, was ich so herausgefunden habe. Aber ich pack die Seite mal auf die Shownotes, da können die Zuhörer, das sich auch mal gerne angucken. Und vielleicht ist ja für irgendjemanden was dabei. Ja, das war es eigentlich von dem Tag. Also wir sind ja dann schon wieder zurück zum Auto gefahren und mit der U-Bahn. Und sind dann ja rübergefahren nach zu der Ferienwohnung, wo wir dann quasi untergebracht waren. Meine Schwester war halt auch noch da für den Tag, also die sind am nächsten Tag dann erst gefahren und ja, hatten noch einen schönen Abend, bisschen mit Grillen und so, und es war auch echt schön sonnig und so. Also es war ja, perfektes Wochenendwetter sozusagen für einen schönen Ausflug. Ja, am nächsten Tag ging es eigentlich schon wieder sehr früh los. Wir sind um halb acht sind wir Richtung Rotterdam gefahren. Das waren dann halt wieder so 40 Minuten. Da waren wir so um halb neun, waren wir dann endlich im Parkhaus. Und dann kam das nämlich mit dem Ticket, was ich erzählt habe, dass ich mir das am Vortag gekauft habe. Da war eine Schlange, das kannst du dir nicht vorstellen, die ging sogar bis in dieses Einkaufscenter, was eigentlich, also da standen locker mal 50 Leute. Und wenn du überlegst, bis du da dran bist, bist du dann, also wir hatten selber ein bisschen Probleme mit dem Bezahlen, beziehungsweise musst du erstmal auf Deutsch stellen, dann was willst du, Tagesticket, Einzelfahrt oder hier 2-Stunden-Fahrt oder solche Sachen. Das dauert alles ein bisschen und ich glaube, wenn du ganz weit hinten stehst, wirst du irgendwann auch nervös. Und deswegen war es halt ganz gut, dass wir die Tickets vorher gekauft haben und ja, so konnten wir dann halt schnell rein und Richtung Messe. Ja, und dann ging es Richtung Start. Also so halb zehn, meine ich, sollte ich drin sein. Also zumindest hieß es dann so, aber gut, wenn jetzt ein paar Minuten später kommst, ist ja dann halt auch nicht schlimm. War auch sehr großer Andrang. Was ich nicht verstanden habe, das kennst du ja auch, du läufst einmal links und rechts, also dazwischen sind ja die Gleise. Und ich ging in den Block rein und ich wollte mich halt links hinstellen, weil da auch meine Freundin eigentlich stand, aber das ging nicht, weil die da einfach so eine Kette gebildet haben, dass du da nicht durchkamst. Ich weiß zwar nicht warum, aber man kam da halt nicht durch. Und die haben die Leute als nach rechts auf die andere Spur geschickt. Und gut, dann habe ich halt meine Freundin. Ich weiß auch nicht, was es damit auf sich hat, ob das jetzt irgendwie in den Stadtblöcken zusammenhing und so. Ich kann mich erinnern, dass es so war, aber ich habe dem keine weitere Beachtung geschenkt und mich da jetzt irgendwie nicht drum gekümmert. Ich könnte mir vorstellen, dass es was mit den Stadtblöcken zu tun hat. Ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall die, die Stars sozusagen, die hatten ja extra einen Eingang nochmal links neben uns. Also die kamen wir auch nicht ran. Also gab es einen VIP-Entrance sozusagen. Also daran kann es halt auch nicht liegen. Wie gesagt, also ich bin dann halt da rechts auf die Spur gegangen und dann bin ich ja nach vorne und immer weiter nach vorne und da war einfach keiner, weißt du, da standen wirklich nur so ganz wenige Leute eigentlich ganz vorne. Also ich habe ja auch das Bild gepostet, ich stand eigentlich quasi, ja, vielleicht 100 Meter von der Startlinie entfernt. Und Scheiß, ich stand dann so ein bisschen, habe meine Freundin gemeldet, ich bin jetzt da und da auf der Seite, deswegen kann ich nicht. Die ist dann halt auf die Brücke gegangen, weil der Start ist jetzt ein bisschen anders als damals bei dir, stand auch auf der Internetseite, weil der wurde halt jetzt geändert, dass es weiter vorne ist. Also wir sind losgelaufen, dann kam die Matte und dann ging es in so Links-Rechts-Kombination und dann warst du schon auf der Brücke. Das waren ja vielleicht 200 Meter und dann standst du quasi schon auf der Brücke. Und ich stand dann so weit vorne, habe dann meine Freundin gemeldet, hier, da und da stehe ich jetzt. Sie ist jetzt auf die Brücke gegangen und dann irgendwann stand ich da so halt, kenne dann natürlich kein Schwein. Und irgendwann dachte ich bin aber sehr weit vorne. Dann gucke mich so um, alle die Jungs sahen zum größten Teil recht schnell aus. Denke ich, nicht, dass ich irgendwie falsch bin, also nicht falsch, sondern einfach so, dass ich die Leute dann halt störe, weil ich wollte jetzt nicht irgendwie mit dem Viererschnitt anfangen. Ja? Also ich oder Dreierschnitt, ehrlich gesagt. Oder drei, also ich habe mir da doch schon ein bisschen Sorgen gemacht. Ich dachte, oh Gott, mein Gott, also was soll ich vielleicht weiter nach hinten gehen? Aber mittlerweile wurde das so voll. Also die Leute haben sich anscheinend sehr viel Zeit gelassen, da in die Blöcke zu kommen. Aber es ist so 10 Minuten später, also hättest du nach hinten, na gut, ich hätte mich bestimmt nach hinten durchdrücken können. Die hatten mich auch bestimmt bereitwillig vorgelassen. Man weiß ja, wie das ist. In den letzten Minuten vorm Start, da kommen noch Leute und drängeln sich an dir vorbei, obwohl nirgendwo mehr Platz ist. Das nervt dann halt auch manchmal so ein bisschen. Genauso wie wenn es losgeht mit dem Lauf, da sind welche, also einen habe ich auf jeden Fall gesehen, der ist auf die Schienen gehüpft, weißt du, wo die Leute stehen, um alle überholen zu können. Und ich denke mir, also du wirst das Rennen jetzt in den ersten Metern über die Brücke auch nicht gewinnen. Da kannst du dich auch ganz normal mal ein bisschen, also hinter den Leuten, die jetzt da langlaufen, auch, sag ich mal, anstellen oder mit denen mitlaufen. Ja, das bringt ja jetzt auch nichts. Und vielleicht ein bisschen Fancy-Zeit. Weiß ich nicht, ob, ja, vielleicht, aber Ich weiß gar nicht, ob da irgendwo Fernsehkameras auf der Brücke sind. Doch, doch, doch, doch. Okay. Die übertragen das live. Das weiß ich noch. Naja, auf jeden Fall sind wir so weit, das ist ganz kurz vom Start und irgendein, ja, ein berühmter Holländer hat dann noch You Never Walk Alone gesungen, also ich kannte ihn nicht mal so etwas. Ja, macht er immer. Ja, okay, also ein paar Holländer haben ihn angefeuert als Dings, ja, und dann ging es eigentlich los, der Startschuss fiel. So, jetzt mal hier einen kleinen Break, willst du noch irgendwie was dazu sagen oder wollen wir jetzt aufs Rennen? Nö, da gibt es jetzt nicht viel zu sagen. Okay. Bist jetzt ganz entspannt. Stand's in deinem Blog, bist gestartet. Jetzt geht's los. Genau, jetzt kam der Start. Also erst, ich habe mal meine Kamera mitlaufen lassen. Ich muss dazu sagen, ich habe halt nur eigentlich drei Videos. Ich habe das You Never Walk Alone auch mal mit aufgenommen, weil das ist ja ganz cool mit den Schiffen. Die haben ja auf dem Wasser diese was sind das? Wasserwerfer, Schiffe, keine Ahnung, die sprühen ja dann überall hin. Das hat man im Hintergrund ganz cool gesehen. Da dachte ich, halt mal die Kamera drauf. Und halt den Anfang von der Brücke, also wollte ich dann halt auch nochmal aufnehmen. Ich bin mir aber noch nicht ganz sicher, ob ich es wirklich online stelle, weil die Qualität ist ein bisschen nicht so toll und ich habe meinen Finger die ganze Zeit vorne ein bisschen an der Linse. Ja, okay. Also so toll ist es halt alles nicht geworden. Ja, ich habe dann nochmal das... vielleicht stelle ich es ein, es sind so, ich glaube, 2 bis 3, naja, das eine geht, glaube ich, 2 Minuten, das eine geht 1 Minute, also das ist jetzt nicht wirklich viel, das zweite war beim Stadion von Feyenoord Rotterdam, das war bei Kilometer 3. Dann habe ich die Kamera weggepackt und irgendwie, ja, wenn wir zum Rennen kommen, wird es auch ein bisschen vielleicht verstehen, warum ich sie dann auch nicht mehr rausgeholt habe und am Ende habe ich sie ja dann total vergessen, habe ich auch gar nicht mehr drüber nachgedacht, deswegen ist das leider mit den Videos nicht so geworden wie damals in Florenz beim Sightseeing-Marathon. Auf jeden Fall ging es dann los und es geht ja dann halt über die Brücke und es war ganz anders, als ich gedacht hatte. Die Leute sind auch nicht schneller vorangekommen. Es war wirklich so ein 5er-Schnitt vielleicht. Also es gibt natürlich welche, die von hinten dann unbedingt vorbeilaufen wollen und so. Und es war ganz, ganz angenehm vom Tempo her. Und die Brücke hat eine ganz leichte Wellung, das heißt, man läuft ein bisschen bergauf und auf der anderen Seite ganz leicht bergrunter und dementsprechend habe ich bei Kilometer 2 einen 4er Schnitt, was mich hinterher eigentlich ganz, ganz gewundert hat, dass es, wie ich auf einmal 4er Schnitt da reinbekommen habe. Aber da sind wir auch eigentlich schon bei dem Problem dieses Laufs. Ich kam einfach nicht rein. Ich hatte keinen Rhythmus gehabt, die ganze Zeit. Man sieht es auch vielleicht so ein bisschen an den Splitzeiten. Also ich hatte, glaube ich, immer so mal 4:16, dann da habe ich versucht, ein bisschen langsamer zu machen, da hatte ich mal 4:25, dann war es wieder bei 4:17 und dann bei 4:35. Also ich hatte wirklich, ich glaube, bis Kilometer 4, bis Kilometer 10 habe ich einfach gar keinen Rhythmus reinbekommen, die ganze Zeit. Also ich fand das irgendwie, hatte ich auch immer das Gefühl, es geht leicht bergauf, Strava lässt meine Vermutung leider Lügen strafen, da es immer so immer 1 Meter, 1 Meter, höchstens mal 4 Meter oder so waren. Also dieses Gefühl, ja, ich weiß nicht, ob das, kennst du das vielleicht, was ich meine? Also man hat immer so das Gefühl, es läuft nicht so richtig, es ist wie, als hätte man von vornherein so ein bisschen schwere Beine oder keinen guten Tag irgendwie und man hat einfach immer das Gefühl, es läuft bergauf und man kriegt irgendwie keinen richtigen Rhythmus rein ins Tempo, ja, also ich kenne das Gefühl, also das, ja, hat man, also hat aber eigentlich nicht viel zu sagen, ne, gerade am Anfang des Rennens, du brauchst einfach ein paar Kilometer, um reinzukommen, das Ding ist ja auch, selten jemand macht sich vom Marathon auch warm, also so richtig warm, ich meine nicht nur an der Stelle stehen, mal ein bisschen mit den Füßen tippeln und oder Arme bewegen, sondern richtig, richtig sich warm machen, das macht ja keiner vom Marathon und also von daher braucht man da halt erst einen Moment, um reinzukommen, ne, und ich schätze mal, dass es im Verlauf des Marathons bei dir etwas besser würde, zumindest sieht das so auf Strava aus. Ja, also ich kenne das schon, klar, aber wie gesagt, ich denke, dass es einfach schlicht und damit zusammenhängt, dass man einfach einen Moment braucht. Ja, also wie gesagt, die Zeiten variieren wirklich so 4:36, dann 4,17, 4,33, 4,25, dann hatte ich leicht Rhythmus mit 4,26, 4,24, dann ging es wieder ein bisschen schneller und dann war ich mal bei Kilometer 11, sogar bei 4,17 wieder, dann dachte ich so, jetzt musst du mal wieder ein bisschen langsamer machen. Dann fing ich an, langsamer zu laufen und habe mal so 4,30, was natürlich bei der Uhr dann halt ein bisschen doof ist, weil du siehst halt nicht 4,30, so, beziehungsweise nicht 4,28, was ich gelaufen bin, laut Kilometer 12 bis 14, sondern ein bisschen schneller oder etwas langsamer. Also siehst ja nur 4,30. Aber gut, darum soll es ja nicht gehen. Aber in dem Moment, so bei Kilometer 12 oder 13, sandte mir jemand aus dem Himmel wahrscheinlich ein Zeichen. Und das Zeichen bestand darin, dass der Typ mit den 3 Stunden 10 Fähnchen an mir vorbeigelaufen ist. Und der läuft einen Rhythmus, da laufe ich jetzt hinterher. Und ich habe gesagt, lauf bis Kilometer 35, bleibe ich da so dran. Also ich versuche da mitzulaufen. Und das habe ich dann halt gemacht. Und der lief halt wirklich fast konstant, wirklich nur 4,30er Schnitt. Vielleicht ein bisschen schneller, kommt immer halt drauf an. Aber es gab halt auch Passagen, da ging es halt wirklich bergauf. Und das Schlimmste war immer, wenn du mal was zu trinken geholt hat, dann hat man wirklich so den Anschluss verloren zu dem und da musst du halt wieder aufschließen. Und oder du lässt ihn halt ziehen, aber ich wollte ja dranbleiben und man war halt wirklich in diesem Pulk drinne. Da sind ja ständig Leute drumherum um den Typen, ja. Ja, kennt man ja bestimmt aus anderen Veranstaltungen. Ich habe das vorher nie gemacht, muss ich sagen. Das war das erste Mal, dass ich jemanden hinterhergelaufen bin mit dem Fähnchen sozusagen. Und ich fand es gar nicht so schlecht. Also ich konnte mich auf andere Sachen konzentrieren, als irgendwie versuchen, einen Rhythmus irgendwie reinzubekommen oder zu behalten oder, ja, keine Ahnung, mir den Schnitt auszurechnen, wie viel ich, auf was für ein Schnitt ich gerade bin oder so, beziehungsweise auf was für eine Endzeit. Und ja, da bin ich dem halt hinterhergelaufen und es war halt für mich persönlich viel angenehmer und hatte ja dann endlich mal so ein bisschen wieder ein bisschen Spaß an dem gesamten Marathon. Das muss man sagen, es gab wirklich fast überall, ja, gab es ständig Leute, die dich angefeuert haben. Ich habe, glaube ich, noch nie so oft meinen Namen auf Holländisch gehört und ich habe immer das Gefühl... Das habe ich aber im Vorfeld schon gesagt, gell? Ja, also es gab so viele Läufe um mich herum, aber ich habe so oft meinen Namen gehört, als würden die... Und kaum welche anderen, weißt du, ich meine, sah ich entweder so hilfsbedürftig aus, dass sie mich anfeuern mussten oder warum haben sie meinen Namen rausgepickt? Und ja, dann ging es halt so wieder so Richtung Brücke, also ging es ja wieder zurück, das war bei Kilometer 25 ungefähr, also ich wusste, die Brücke kommt bei Kilometer 36 und da ging es wieder, also wenn es so richtig zur Sache ging, der Typ mit dem Fähnchen, der hebte als beide Arme immer, dass die Leute anfeuern sollen und so, der hatte auch seinen Spaß da, das war halt, ja, da gerade bei der Brücke, da ging es ja richtig die Party ab und so, das hat ihn dann auch so ein bisschen nochmal beflügelt. Und dann kam die Brücke und wir haben ja schon WhatsApp drüber, aber du hast nicht erwähnt, dass das Ding so steil ist. Also, und dann kam nur zurück, ja, daran kann ich mich auch noch erinnern, die war krass. Das hast du im Vorfeld nicht erwähnt. Also die ist... Die habe ich verdrängt. Ja, die ist auf der ich weiß nicht, ob es auf dem Hinweg, also beim Start genauso steil war, aber ich habe irgendwie das Gefühl, also die ersten Meter auf der Brücke, du erklimmst hier gerade den Mount Everest oder so. Das war, obwohl auf Strava, auf dem Höhenprofil, da sieht das halt nicht so extrem aus. Aber es gibt so einen Zacken, der ganz oben geht, das ist dann halt auf die Brücke. Ja, dann ging es halt nach der Brücke und ich muss sagen, Rotterdam ist ja auch eine schöne Stadt. Also das, wir konnten halt leider nichts, keine große Sightseeing-Tour da machen oder so, aber die Häuser, die Architektur da, die ist ja echt krass. Also was die sich für Bauwerke einfallen lassen, das ist schon phänomenal. Und man läuft ja dann so Richtung, also quasi auf das Ziel zu, da macht man einen Knick nach links und macht eine 180-Grad-Kehre und läuft dann unter so einer Unterführung durch, ja. Kannst du dich noch erinnern? Mhm. War das bei dir auch so? Mhm. Und ich hatte ja meine Brille auf und da war es wurde immer dunkler und es wird dunkler und ich hatte das Gefühl gehabt, mir wurde schwarz vor Augen. Weißt du, ich meine, kennst du dieses Gefühl, wenn du so schwarze Punkte vor den Augen kriegst? Und ich habe gedacht, ey, kipp ich gleich um oder warum ist denn hier auf einmal so dunkel hier? Also die Brücken, die gehen immer richtig tief runter und das war auch ein ganz krasses Gefühl und im nächsten Moment war es halt schon wieder über dem Punkt und es wurde schon wieder heller und dachte ich, okay. Und da fing auch schon so langsam, das war so Kilometer 28, da fing auch schon so langsam die Probleme an. Ich konnte dieses Tempo Tempo von dem 3-Stunden-10-Mann nicht mehr ganz mithalten. Ja, und bei Kilometer 32 habe ich mir was zu trinken geholt. Ich muss sagen, ich bin nie angehalten bei den Trinkverpflegungen. Ich habe den Becher immer so leicht geknickt, weil das so ein Pappbecher war und dann konntest du super trinken. Und dieses ISO, dieses AA klang immer auch ganz toll, wenn sie mal AA gerufen haben. Ich habe es mir zwar immer reingeschüttet, aber es schmecken tut es wirklich nicht. Also ich konnte Hast du das eigentlich im Vorfeld getrunken? Nee, konnte ich nicht. Es gab keins hier. Zumindest bei uns hier gibt es keinen. Vielleicht gibt es das auch gar nicht mehr, keine Ahnung. Also bei uns hier in der Gegend gab es das leider nicht. Bei uns in Rewe gibt es das. Ich habe es letztens noch gesehen. Okay, nee, ich habe es leider. Aber wir haben auch, muss ich sagen, zwei Rewe hier im Montabaur und die sind eigentlich relativ alt. Und keine Ahnung. Hab ich's leider nicht gefunden. Ja, ich muss mal ganz kurz zurückspringen, so Kilometer 10, da ist mir nämlich was ganz Unangenehmes, ich sag mal, widerfahren, nicht mir persönlich, aber jemand anders. Wir sind nämlich auch unter, also so eine Brücke durchgelaufen und ich hörte schon in der Brücke jemanden als würgen und ich dachte, was ist denn das für ein komisches Geräusch, gell? Dann ging halt so ein Typ auf der linken Seite und ich hab den dann, wo ich so neben ihm war, da würgte er wieder und ich war keine 50 Meter, habe ich ihn überholt, dann hat er sich übergeben anscheinend. Ich habe nicht zurückgeguckt, aber ich habe es nur gehört, ja. Und ich habe den 200 Meter weiter, habe ich den immer noch gehört, wie er immer wieder gewürgt hat und sich übergeben hat. Also das war doch sehr, sehr unangenehme Situation. Das hab ich, sowas habe ich auch noch nicht mitbelebt. Ja, aber es gab noch eine weitere sehr unangenehme Situation und zwar. Und ich glaube, das ist das Schlimmste, was mir je widerfahren ist in einem Rennen. Und ich war ja in Florenz, hat mir ja jemand den Becher weggezogen, aber ich hatte auch wieder so eine Situation. Und zwar ging eine Läuferin auf der linken Seite und auf der linken Seite waren halt auch die Wasserstände. Und es war Kilometer 35 ungefähr, da kam wieder eine Wasserverpflegung und ich muss dazu sagen, also ich habe ja schon von anderen gehört, es war ja in Deutschland auch sehr heiß, gerade bei anderen Marathons oder Läufen. Und bei uns war es stellenweise auch warm. Also wenn die Sonne rauskam, habe ich gedacht, ich ziehe mir sofort das T-Shirt aus. Es war so warm, aber die hat sich sehr oft auch hinter Wolken versteckt. Also ging es noch. Es war erträglich. Aber wenn sie rauskam, war es echt unerträglich sozusagen. Und du läufst ja dieses letzte Stück. Wenn du so bei Kilometer 30 und durch bist, läufst du ja so ein 10-Kilometer-Strecke im so einem Rechteck um einen Park rum. Und in diesem Park, da schien die Sonne so derb. Also ich hatte, und ich habe, als weil ich den Typen ja verloren hatte, habe ich alles gerechnet, so jetzt Kilometer 32 ist noch 10 Kilometer, wenn ich jetzt einen 5er Schnitt laufe, dann müsste ich so in 50 Minuten da sein. Und weißt du, und dann habe ich mir das alles so ein bisschen vorgerechnet, was so meine Endzeit ungefähr wäre. Und dann wollte ich natürlich auch nicht nachlassen. Und dann kam ich halt zu der Wasserverpflegung, weil ich brauchte unbedingt Wasser. Was manche anscheinend jedes Mal brauchen, weil ich bin auch einmal auf der linken Seite gelaufen. Und alle liefen so von rechts nach links und ich kam gar nicht mehr durch. Ich musste stehen bleiben, weil sie einfach alle das allererste Wasser in den allerersten Wasserbecher haben mussten. Und ich so, Jungs, macht doch mal locker. Es gibt doch noch 1000 andere Becher. Müsst ihr nicht den ersten haben. Dann ich wollte natürlich auch einen Wasserbecher. Bin ich an den vorbeigelaufen und habe mir, keine Ahnung, 100 Meter später auch noch eingeholt. Also so ist es ja nicht. Also das kann ich manchmal nicht verstehen, dass sie so rabiat dann alle auf den allerersten Becher gehen müssen. Naja, auf jeden Fall, ich wollte halt diesmal den ersten Becher, weil es war ja keiner weit und breit, nur die eine, die ging. Aber ich war eigentlich schon an ihr vorbei, wollte den Becher, in dem Moment lief sie an und hat einfach meine Hand weggeschlagen. Anstatt um mich herum zu laufen, nein, sie hat mir die Hand weggeschlagen, ich habe natürlich den Becher erstmal in hohem Bogen verloren. Und ich habe die erstmal ganz entrüstet angeguckt, die ist einfach weitergelaufen, die hat sich ja, genau, entweder hat sie sich nicht so dabei gedacht oder es war ihr scheißegal. Und ich bin dann, habe mir dann den nächsten Becher geschnappt und 20 Meter weiter ging sie wieder. Und ich habe sie überholt. Also, weißt du, da. Du hast aber Pech hier mit den Leuten und mit den Trinkbechern. Ja, von den unnötigsten Sachen, die es, glaube ich, auf der Welt gibt, war das, glaube ich, das Schlimmste. Wenn man anläuft und nach 20 Meter wieder stehen bleibt und jemand anders, noch an den Karren pinkelt. Also, das, naja. Egal, das sollte nicht mein Becher sein, sagen wir es mal so. Habe mir da halt den nächsten geschnappt. Und ja, dann ging es eigentlich quasi in dem Rechteck Wieder zurück zum Ziel und ja, Kilometer 39 wurde es immer schlimmer und meine Zeiten wurden von ja, 4,35 auf 4,45 und man läuft ja so ein zwischen Kilometer 39 und 41,5 einfach nur die ganze Zeit geradeaus zurück in die Stadt Richtung Zentralbahnhof und dann gibt's und da, auch, ich glaube das Schlimmste, was man bei so einem Rennen machen kann, ist unten hinzupinseln, 1000 Meter noch, weißt du? Und ich laufe dran vorbei, so, okay, ab hier noch 1000 Meter. So, dann läufst du und dann ging es nochmal so ein Rechtsknick und dann läufst du die letzte Gerade aus, also letzte Gerade bis zum Ziel. Und ich laufe da so und sagst so, okay, das werden jetzt 500 Meter gewesen sein, das sind jetzt die letzten 500 Meter, ja. Und ich laufe dann so, auf einmal kam ein Strich auf dem Boden, ab hier 500 Meter und ich dachte, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Ich dachte, mir explodieren gleich die Beine. Es ging einfach gar nichts mehr, dass ich nicht einmal über einen 5er Schnitt war, also laut Strava Schnitt, wundert mich, weil ich habe die Beine kaum noch hochbekommen. Also vor allem war es dann schon Mittag und die Sonne stand dann wirklich oben und ja, seitdem ich in dem Park war, war eigentlich fast die ganze Zeit durchgehend Sonne und das war wirklich so elendig heiß und die Beine einfach nur noch bleischwer. So ja, auch bei Kilometer 39 stand eine Frau mit einem Hammer, was mit so einem Oranje-Hammer und hat dann rumgewedelt und die Leute angefeuert und ich dachte, ja, den habe ich auch gerade wahrscheinlich in den Beinen und ja. Ich sag mal so, bin 3:12:27 ist das offizielle Ergebnis. Meine Uhr sagt 28, aber ist okay. Selbst wenn ich die 27 Sekunden schneller laufen müsste, um mein Leben zu retten, ich hätte es einfach auch nicht mehr geschafft. Mir war es auch scheißegal. Mir war so scheißegal, was auf der Uhr steht. Ich wollte einfach nur noch ins Ziel und stehen bleiben. Also das war für mich in dem Moment, für den letzten 500 Meter einfach das Wichtigste. Okay. Und wie fällt dein Fazit jetzt mal auf zu dem zu dem Rennen in Rotterdam? Insgesamt jetzt so, ich sag mal so, Strecke, Zuschauer, deine Form, deine Endzeit, was sagst du? Also erstmal will ich mir was anderes einsteigen. Ich weiß, das ist dir immer sehr unangenehm, aber Daniel hatte sich übelst verbessert, ich glaube um 10 Minuten. Der Niklas hatte ein Bestzeit von 38 in seinem letzten Wettkampf, also im letzten, wie soll ich sagen, Highlight, was er auch, sag ich mal, wirklich, wo er drauf hin trainiert hat. In Utrecht. Genau, in Utrecht, also beide. Jetzt habe ich mich auch nochmal um 6 Minuten verbessert. Also mehr Beweise braucht man ja nicht eigentlich, dass du ein super Trainer bist. Und dafür wollte ich dir natürlich auch sehr herzlich danken, dass du mich da so unterstützt. Und ich glaube, ohne dich würde ich das gar nicht so weit schaffen, überhaupt an so eine Zeit zu denken. Danke, danke. Jetzt werde ich ja ganz rot. Brauchst du nicht. Wir haben es ja quasi auch zusammen so weit geschafft. Aber das, ich sage ja, wenn jemand eine Bestzeit verbessern will, der muss dann halt zu dir kommen. Das war, ich habe es im Vorfeld nicht gedacht, dass ich mich so krass verbessern kann. Ich weiß ja nicht, was du, kannst ja gleich mal dein Fazit, was du dachtest, hast ja Daniel damals auch gesagt, als du bei denen eingeladen warst, dass du meinst, er hat das drauf, wenn 4,17er Schnitt war, laufen kann. Also ich weiß ja nicht, was du im Vorfeld bei mir gedacht hast, jetzt bei dem. Aber ich persönlich, um auf das Rennen nochmal drauf einzugehen, Atmosphäre kriegt auf jeden Fall eine 1+, die war richtig geil. So viele Leute habe ich, glaube ich, im ganzen Marathons, die ich bisher gelaufen bin, noch nie gesehen. Also da war überall einfach nur Bombenstimmung am Ziel. Das habe ich noch mitbekommen, wie die Leute da rumgeschrien haben in diesem Park. Da muss ich wirklich verzweifelt aufgesehen haben, weil es haben, glaube ich, ich habe über 1000 Mal meinen Namen gehört und alle feuerten mich an. Das war schon krass. Gut, ich hatte auch vielleicht so ein bisschen Glück, weil, oder Pech, wie man sehen will, dass man seinen Namen geschrien wird, weil ich immer in so einer kleinen Lücke gelaufen bin. Vor mir war auf jeden Fall Platz und hinter mir waren ein paar Läufer, aber die haben mich jetzt auch nicht überholt. Also von daher war ich vielleicht so der erste Ansprechpartner. Aber also die Unterstützung da ist ja schon echt krass und überall Musik. Also ich glaube, so viel Musik habe ich nirgendwo gesehen. Was aber auch ein kleiner Minuspunkt ist, muss ich sagen. Deswegen nur eins. Das Plus machen wir jetzt mal doch weg. Weil die haben die riesen Boxen so nah an der Laufstrecke und die haben die so laut, da, ich, also du läufst dran vorbei, da denkst du dir, das Trommelfell platzt, weil das, du hörst es einfach nur noch verzerrt, weil das so laut ist. Und also das sind so Sachen, die muss ich nicht haben. Dann stellst du mal ein paar Meter weiter weg, aber du musst es ja nicht quasi auf die Laufstrecke stellen, weil das ja, ist einfach ein unangenehmes Gefühl, wenn du an diesen Boxen vorbeiläufst, die ja fast so groß sind wie ich. Also das ist ja manchmal echt. Aber auch ganz cool, da gab es DJs, die da Musik gemacht haben. Und ach, das war ein sehr, sehr cooler Marathon, kann ich auf jeden Fall empfehlen. Zur Strecke. Ich persönlich fand es ein bisschen schwierig, muss ich sagen. Es ist schwierig, dass da wirklich ein Fazit Es ist zu. eine unruhige Ja, Strecke. genau, Es das ist sind ein. viele, viele Wendungen, ne? Das, was ich dir auch gesagt habe, ne? Also Ja. das, Es gibt, also die, du hast mich ja vorgewarnt, es geht, ich mag ja diese Unterführungen nicht. Es gibt ein paar, wo es oben drüber geht. Das finde ich noch angenehm, bis auf die Erasmusbrücke, die war sehr unangenehm. Das war, glaube ich, das Unangenehmste in diesem gesamten Rennen, als ich das zweite Mal laufen musste. Aber beflügelt durch die Stimmung, wenn man mit Gänsehaut da hochläuft, dann geht's einigermaßen. Auf der Brücke ist auch die Hürde los, ne? Da Ja, stehen auf auch jeden ganz Fall. viele Leute. Auch auf dem Hinweg, also nach dem Start, da ist ja noch mehr los. Also, weil später verteilt sich das ja noch ein bisschen mehr. Aber ja, aber ich habe auch das Gefühl gehabt, diese Läuferkette, das ist einfach eine ununterbrochene Kette. Weißt du? Das waren so viele Leute immer. Also ich habe, glaube ich, selten Löcher irgendwo zwischen gehabt. Also es waren wirklich so viele Leute. Es war einfach eine Riesenraupe, wenn du so haben willst. Ja, und diese Unterführungen, die sind einfach noch viel krasser als jetzt die zum Beispiel in Köln. Ja, da geht es einfach viel tiefer runter und halt auf der Seite muss man halt viel ja, weiter hochlaufen. Und ja, man hat es hat auch zum Beispiel bei Kilometer 23, da ging es auf einmal halt so ein ganzes Stückchen hoch, weil du quasi dann halt wieder auf diese gerade Richtung, das ist wie so eine Auffahrt gewesen, damit du wieder auf die Straße kommst, die Richtung Brücke geht und man die schon quasi auf dem Hinweg gelaufen ist. Und das war dann sozusagen der Anschluss dafür. Und da musste man halt auch nochmal ein ganzes Stückchen hoch. Und da habe ich auch schon gedacht, oh Mann, ich weiß nicht, ob ich den Typen mit 3,10 Fähnchen noch weiter hinterherlaufen kann. Also das, zumindest in dem Moment, aber dann kam nochmal ein bisschen Verpflegung. Ich habe mir meinen letzten, nee, meinen vorletzten, mein vorletztes Gel nochmal reingehauen und dann ging es auch in einer Zeit wieder. Ja, und man hat auch wirklich gemerkt, was ich sehr interessant fand, dass diese Läufertraube, die um den Typen war, mit der Zeit halt immer und immer weniger wurden. Ja. Also ich glaube, am Ende, es haben natürlich überholt ja ständig Leute und die Leute versuchen dann halt Anschluss zu halten und es gibt dann so, wie sage ich mal, einen regen Austausch von Läufern, aber du merkst halt immer wieder, dass Leute rausfallen. Ich wollte halt nicht neben den Typen laufen, das oder hinter den Typen laufen, das war mir dann egal, aber ich wollte halt in der Nähe der Traube bleiben. Also habe ich so weit, ja, sag ich mal, keine Ahnung, 10 Meter von dem weggestellt, also weg war ich, also 10 Meter von ihm weg war ich ungefähr und habe mich da den Läufern angeschlossen. Aber ich musste immer wieder Leute überholen, weil die einfach zu weit abreißen lassen haben, weißt du? Vielleicht halt nicht die cleverste Taktik, aber bei der Brücke, ich weiß nicht, was passiert ist, aber ich stand da auf einmal neben ihm, ja, weil, ach genau, jetzt weiß ich wieder. Er hatte so einen Typen, der neben ihn gefragt hat, gebeten, ihn das Gel hinten rauszuholen, was er hat in diesem Rucksack, wie so ein Laufrucksack, muss man sich das vorstellen, nur dass es halt, dass da nichts drin ist, außer eine Fahne und dann hat er seine Tasche mit Gels und solche Sachen da dran. Und da hat er halt jemanden gebeten, ein Gel rauszuholen für ihn. Und in der Zwischenzeit war ich auf einmal neben ihm. Und ja, da. Ja, war irgendwie, fand ich nicht so angenehm, neben ihm zu laufen, weil ich lieber hinter ihm gelaufen bin. Da konnte ich besser den Laufrhythmus oder die Schnelligkeit halten, als neben ihm, weißt du? Weil da musst du immer gucken, wo ist er denn jetzt genau, weißt du, ich meine? Ja, das, ja. Okay. Ja, also wenn ich da so was dazu sagen kann, ist, also du bist da schon so, sag ich mal, so ein kleines, das hört sich jetzt vielleicht so ein bisschen übertrieben an, aber mir fehlt da jetzt mal das passende Wort, aber du bist ja so ein Phänomen. kleines Marathon-Phänomen irgendwo. Weil du jetzt auch in dieser Vorbereitung bei weitem nicht die Kilometer gelaufen bist, die der Daniel gelaufen ist. Ne? Und du kannst das einfach ab, aber ich kenne dich einfach viel besser. Mit Daniel arbeite ich erst seit ein paar Monaten. Ne, und wir beide machen das schon seit ein paar Jahren. Und ich glaube, ich kenne dich so ein bisschen, ne? Ich kann dich da gut einschätzen. Dazu kommt es ja auch noch, dass du wirklich Drei-Schichten-System jetzt hast, ne? Womit ich aber mich zum Glück selbst auskenne, weil ich das von mir weiß, ne? Wie das jetzt zum Beispiel ist, nach dem Nachtdienst zu trainieren. Und ja, also ich muss sagen, dass ja, so mit dir Trainingspläne zu schreiben, ist schon relativ easy für mich, weil, wie gesagt, ich dich jetzt schon wirklich, ja, da jetzt lauftechnisch viele Jahre kenne. Und ja, von daher war das jetzt so von der Seite nicht so problematisch zu deiner Endzeit. Also ich wusste, dass wenn du das Training so durchziehst, wie ich dir das vorgegeben habe, und du hast es eigentlich durchgezogen, plus, ne, also, wie du jetzt schon mal in irgendeiner Folge früher mal angemerkt hast, du bist die Intervalle bist du etwas zügiger gelaufen, oder die Tempoläufe, ne, die hast du, das war alles voll im Soll. Und ja, von daher wusste ich, wenn du das durchziehst, dann hast du eine Bestzeit. Und ich dachte mir auch schon, dass es irgendwann irgendwas im Bereich von zwischen 3,15 und 3,10 sein könnte. Ja, immer mit Betonung auf könnte, weil Marathon ist halt auch so eine Wundertüte, ne? Und man weiß ja auch nie, was weiß ich, wie ist dann wirklich die Tagesverfassung und so weiter und so fort. Ne? Und ja, aber ich war schon wirklich sehr zuversichtlich, dass du in dem Bereich 3,15, 3,10 laufen kannst, ja. Ja, da habe ich dich wenigstens nicht enttäuscht. Aber nee, ich bin ja an den Start gegangen und habe gesagt, oder davor schon, als ich hingefahren bin, habe ich mir gesagt, ich schlage Daniels Zeit auf jeden Fall. Nein, Quatsch, das hab ich mir nie gedacht. Aber Naja, gut, irgendeine Motivation braucht man ja, also warum nicht? nee, Also, aber das war nicht meine ich glaube, der Motivation. Daniel, der ist hier nicht böse drum. Ich meine, der hatte ja natürlich auch, ne, ganz schön harte Bedingungen. Ne? Von daher ist, glaube ich, dem seine Endzeit auch so ein bisschen anders zu bewerten. Der ist auch ein bisschen trügerisch. Naja, was ich eigentlich sagen wollte, das war eigentlich natürlich nicht mein Ziel, das war jetzt gerade Spaß. Ich wollte eigentlich nur sagen, der Daniel und ich, wir wissen ganz genau, wie es nämlich läuft. Wenn der Niklas wieder Marathon läuft, dann pulverisiert er sowieso unsere Zeit. Also bis dahin können wir uns so ein bisschen betteln. Aber wir hatten ja auch dann natürlich noch ja, be mich beglückwünscht zu meiner Zeit und er hat noch dazu geschrieben, jetzt ist er wieder dran vorzulegen. Und ja, darum bitte ich, weil das anscheinend doch wirklich irgendwo im Hinterkopf eine gute Motivation für mich ist. Weiß ich Ja, nicht. klar. Alles, was hilft, ist erlaubt. Also, ja, in Anführungsstrichen. Ja, also alles in allem würdest du sagen, Marathon Rotterdam ist auf jeden Fall empfehlenswert. Man kann laufen. Schade nur für euch, dass ihr da nicht so viel Zeit hattet. Also wir waren da 4 Tage damals und ja, wir könnten auch noch ein bisschen auch die Stadt erkunden. Und ich finde die Stadt auch sehr cool. Ich finde die Architektur auch sehr cool der Stadt. Ja, also auf jeden Fall lohnenswertes Ziel für Marathonläufer, sage ich mal, aber auch vielleicht so. Ja, auf jeden Fall. Also man kann da auf jeden Fall, wenn man jetzt mit Freundinnen oder Familie oder so dahin fährt, hinfahren möchte, daran teilnehmen möchte, ich glaube, das ist ein sehr schönes Ziel. Es ist auch ja halt auch nicht weit von irgendwelchen Stränden. Kann man ja auch. Und Den Haag ist ja auch der Riesenstrand. Also das ist wirklich nicht weit. Da kann man auch in Den Haag zum Beispiel wohnen und fährt mit der Metro anscheinend nach Rotterdam rein. Also die Verbindung da ist ja super. Und ja, von der Stadt leider nur ein Teil gesehen, nur ein bisschen was erkundet. Aber was ich gesehen habe, war schon richtig geil. Und wir haben, also meine Freundin und ich haben auch schon gesagt, dass wir auch nochmal herkommen und nochmal einen Urlaub machen oder einen Wochenendausflug oder so. Es war ja also auch nicht weit, also von, ja, ich sag mal, Ja, also von euch ist es also 3,5 Stunden, das ist ja wirklich nicht weit, ne? Also ja, also. von mir aus, also wir haben da knapp 5 Stunden gebraucht, damals Ja, man macht ja auch von mal Gießen aus. Pause, muss man ja auch mal bedenken. Ja. Also es ist Ja. halt nicht, und in Holland ist es mit 130 auf der Autobahn, stellenweise 120, jetzt auch nicht so, dass man da jetzt großartig Zeit gut machen kann. Also, aber ich finde halt, da ist halt auch ganz, ganz chilliges Leben. Also die machen sich da, selbst als Autofahrer, beim Autofahren fand ich das jetzt ganz entspannt, als jetzt in Deutschland hier zu fahren, wenn dann von hinten, wenn man jetzt mal LKW überholen will, zweispurig, dann kommen sie ja von hinten angebrettert und hängen die am Arsch und das hast du da halt dann nicht. Also ich finde da, die Holländer sind da wirklich sehr entspannt auch. Das hat man auch gemerkt, nach meinem Marathon sind wir noch was essen gegangen. Und das war eine richtig coole Location am Strand, da wo wir die Ferienwohnung hatten. Und wir mussten quasi auf so einen Parkplatz und dann liefst du auf den Strand und dann hast du immer noch 300 Meter in eine Richtung gehabt, um überhaupt dahin zu kommen. Also du kamst nicht anders hin, du musstest über den Strand quasi drüber, da gibt's keinen anderen Zufahrtweg oder so. Fand ich schon recht krass. Und wir haben das irgendwie mit, ja, Google hat uns gesagt, die haben bis 23 Uhr auf und dann standen wir da vor der Tür, dann steht er bis 21 Uhr, dann dachte ich, oh scheiße, jetzt haben wir noch eine halbe Stunde, mal schauen, ob die uns, wir fragen wenigstens mal, ob wir vielleicht noch was zu essen bekommen, sind wir dann rein, habe ich mal gefragt und er sagte, ja, er fragt mal in der Küche, da kam er nach einer Minute wieder, ja, geht. Wir hatten das ganze Restaurant für uns alleine und wirklich, also nur wir zwei und die haben quasi für uns gekocht sozusagen, das war schon echt richtig cool, also das war ein ganz cooles Feeling, aber die Location war halt auch richtig geil, das ja, ich hätte gerne mal ein paar Fotos gemacht, aber ich wollte da jetzt auch nicht rumlaufen und nur Fotos von der ganzen Location machen. Dann habe ich mir schön ja, so einen schönen Burger gegönnt mit Frittiers, das war gut, aber das Burgerbrot, das war einfach fast ein halbes Laib Brot. Also das war ein Riesenteil. Also muss ich sagen, da haben sie sich nicht lumpeln lassen. Ja, also auch da ist es ganz entspannt. Ja, setzt euch hin, wo ihr wollt und keine Ahnung. Und wir sind quasi, ja, wie gesagt, um 8:30 da angetanzt. Um 21 Uhr wollten sie schließen oder beziehungsweise haben sie halt bestimmt keine Gäste mehr reingelassen. Aber wir sind dann um, 20 nach 9 sind wir da erst raus. Ja, also das... und super freundlich, auf jeden Fall, also absolut super freundlich da mit den ganzen Holländern, die man da auch, wo ich ein Ticket zum Beispiel gekauft habe, die war auch super freundlich, hat mir das alles erklärt und so, also das, ja, kann man nicht hoch genug loben, wie nett und freundlich da die Leute auch sind. Ja, naja, dann war das so ein schöner Abschluss des Tages bei dir nach dem Marathon. Ja, also dann doch ein ganz schönes Wochenende für dich. Ja, und für euch beide. War echt cool und ich finde es auch immer ganz wichtig, nochmal nach dem Marathon auf jeden Fall einen Tag frei zu nehmen, weil ich glaube, ich habe momentan eine Frühschicht und wenn du um 6 Uhr dann bis 14 Uhr an der Maschine stehst, dann hast du auch keinen Spaß am Montag nach einem Marathon. Ja, das glaube ich, Ja, gut, abschließend noch Worte von dir oder ist alles gesagt? Ja, also im Ziel kann ich nochmal erwähnen, man geht ja dann so ein Linksknick, es gab nichts zu essen außer Bananen, es gab halt weiter dieses ISO-Zeug, diesmal nur in Flaschen und Wasser, mehr gab es leider nicht und für Frauen Rosen, oder, ja, ich meine, es wären Rosen. Also nagelt mich jetzt nicht drauf fest, es gab Blumen, entweder Rosen oder Tulpen, aber ich glaube, es waren Rosen. Ansonsten, ja, sehr zufrieden mit dem gesamten Wochenende, außer dass ich halt vielleicht jetzt nichts von der Stadt sehen konnte, großartig. Ja, Rotterdam, Daumen hoch. Neue Bestzeit, auch Daumen hoch. Das ja. Na, das hört sich das alles gut an und vielleicht nochmal abschließend, letzte Frage von mir dazu, wie sind die weiteren Pläne? Wir haben da schon ein bisschen drüber gequatscht, aber ich meine, deine weiteren Pläne. Ja, schon klar. Ja, wir haben da auch gemeinsam weitere Pläne, aber reden wir über deine weiteren Pläne. Also läuferisch will ich auf jeden Fall wahrscheinlich Mitte Oktober eher. Ich habe mich noch für nichts angemeldet, ich wollte es eigentlich schon längst machen. Das ist auch so the story of my life. Wenn ich immer so sehe, dass ich einfach immer zu spät komme oder wirklich nur so ein paar Tage danach sehe, dass München steht ja eigentlich jetzt, würde ich zum Beispiel gerne machen. Und ich jetzt zum Beispiel wann war es? Ich glaube 5. oder so April gesehen habe, dass ab 31. März, glaube ich, oder 30. März, die Preise wieder erhöht wurden. Hätte ich mal wieder. Ja, das ist aber klar. Das ist ja bei jedem Wettkampf. Ja, aber so das meine ich. 31. März und so. Ich komme halt immer ein bisschen zu spät, um das dann mich dann rechtzeitig anzumelden. Aber wie gesagt, ja, irgendwann Mitte Oktober will ich gerne nochmal einen Marathon machen. Den Herbstmarathon sozusagen dann. Und was für einen will ich mich jetzt auch gar nicht festlegen, ob es wirklich dann bei München bleibt, aber ja, sieht so aus. Vielleicht fällt mir auch was anderes ein, weiß ich noch nicht. Muss mir mal die Strecke angucken von München, wie die so drauf ist. Ja. Weil ich war mir nicht sicher. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt in Rotterdam versagt hätte, sage ich jetzt mal, dann würde ich nicht nochmal irgendwie jetzt eine leicht anspruchsvollere, die jetzt nicht als schnelle Strecke deklassiert wird, nochmal dann angehen, was ich meine, um da nochmal, keine Ahnung, nach zwei Marathons ein bisschen auf der Stelle zu treten, wenn du zweimal, oder wenn ich jetzt hier 3:20 gelaufen wäre und dann mir eine etwas, ja, profiliertere Strecke gesucht hätte, dass ich dann eigentlich kaum Chancen habe, wirklich da nochmal eine bessere Zeit daraus zu hauen, weil so mit einem Gefühl, also Erfolgserlebnis lässt sich immer besser leben, als jetzt vielleicht die Saison auch noch gerade so abzuschließen. Das wäre dann nicht so toll, denke ich. Müsste ich vielleicht wieder nach Florenz dann am Ende. Genau. Ja, dann lassen wir uns mal überraschen, was du dir da so ausdenkst. Also wie gesagt, wirklich bisher noch gar keine anderen Wettkämpfe irgendwie mich angemeldet oder sowas. Ich habe ein paar Sachen, würde auf jeden Fall gerne nochmal ein Triathlon oder sogar zwei, also auf jeden Fall eine olympische Distanz will ich machen und dann mal schauen. Das auf jeden Fall jetzt so im Sommer. Ja, das ist so mein. Okay. Jo. Ja, hört sich gut an. Ich würde sagen, ja, wir gehen mal zu der jede Menge Wettkämpfe, die jetzt letztes Wochenende stattgefunden haben. Fangen wir doch mal direkt mit dem Samstag an. Das war der 7.4. Ein Tag von deinem Rotterdam-Marathon fand schon der 70.3 Oceanside, das lang erwartete Duell zwischen Jan Frodeno und Lionel Sanders. Hast du irgendwas mitbekommen von dem Rennen? Ja, ich habe erstens habe ich ja Strava genutzt, Strava, bin ich doof, Instagram genutzt, um selber auch ein paar Bilder hochzuladen und mich da ein bisschen schlau zu machen. Lang lebe das EU-Recht, dass man jetzt auch im Internet, im Ausland Internet gebührenfrei nutzen kann. Kann man jetzt wenigstens da Roaming anmachen und man bezahlt da nicht extra dafür, deswegen kann man immer schön nochmal doch ein bisschen im Internet surfen. Und ja, da habe ich halt Instagram ein bisschen geguckt und gibt ein paar Jungs, die ich geliked habe, die dann auch dann halt ein paar Bilder hochgestellt haben. Also wer gewonnen hat, weiß ich. Ja, ja, ich meinte dann halt eher so zum Verlauf des Rennens. Ah, nee, da gar nichts. Nee. Also ich weißt du nicht. Gar nichts anderes mit irgendwas mitbekommen, ja. Okay, also es war schlicht und einfach eine totale Dominanz von Jan Frodeno. Er hat wirklich nicht den Hauch einer Chance dem Lionel Sanders gelassen. Der Lionel Sanders hat ihn mal ins Wasser hüpfen sehen und danach nicht mehr. Der hat ihm erst ins Ziel gesehen. Also der Jan Frodeno ist als erster aus dem Wasser zusammen mit dem Eric Lagerstorm aus den USA. Frodeno ist 22:20 geschwommen. Der Lagerstorm ist 4 Sekunden später aus dem Wasser raus. Der Lionel Sanders kam knappe 3 Minuten später aus dem Wasser. Also Lionel Sanders hat 24:35 gebraucht. Also gar nicht so eine schlechte Zeit, muss man ganz ehrlich sagen. Also man kann wirklich, das möchte ich jetzt mal irgendwie so wirklich hier betonen, man kann wirklich jetzt beim Lionel Sanders langsam nicht von einer Schwimmschwäche sprechen, weil da gibt's wirklich andere, die waren deutlich langsamer, ne, ein Jesse Thomas zum Beispiel, den ich auch sehr mag und sehr schätze als Triathleten, der ist aber in der 25:25 geschwommen, also Lionel Sanders hat sich da schon deutlich verbessert. Beim Fahrrad, auf dem Rad war Frodeno auch schneller als Lionel Sanders, und zwar ist er eine 2:08:21 gefahren und der Lionel Sanders eine 2:08:42. Ja, also minimal, ja, 20 Sekunden, aber trotzdem war Frodeno schneller, beziehungsweise konnte Lionel Sanders da so auf seine Paradedisziplin kein Platz gut machen oder gar zu Frodeno aufschließen. Und beim abschließenden Lauf, also es war wirklich, entweder ist es wirklich eine sauschnelle Strecke oder die ist zu kurz, weil die Zeiten sind ja wirklich sehr Hammer. Frodeno 1:10:05, Lionel Sanders 1:11:28, also auch hier den kürzeren gezogen. Und somit hatte Jan Frodeno eine 3:45:05 gebraucht, der Lionel Sanders eine 3:48:58. Und als dritter kam ins Ziel der Australier Tim Reed in 3:53:08. Ja, also ich würde sagen, so nach dem kleinen Hawaii-Debakel für Frodeno war wieder ein Ausrufezeichen. Ja, ein sehr stark besetztes Rennen. Da hat er wirklich mal so den Hammer rausgeholt und mal den Jungs gezeigt, wer also der Herr im Hause ist. Ja. War schon wirklich sehr beeindruckend. Auf jeden Fall habe ich so das Gefühl, wo du erzählt hast, ich will auf jeden Fall nochmal die Highlights und so mir angucken, dass da irgendjemand ein bisschen angepisst ist von seinem letzten offiziellen Wettkampf. Definitiv, definitiv. Ich meine, man sieht ja, man kann ja Lionel Sanders ganz genau verfolgen. Ne? Man weiß ja auch ganz genau, was er macht und so und so weiter. Ne? Er ist halt sehr präsent auf den sozialen Medien. Das ist der Frodeno nicht so. Zwar postet er auch Sachen, ne? Instagram und so weiter, aber er ist bei weitem nie so präsent wie Lionel Sanders. Und dementsprechend weiß man nicht allzu viel, wie er trainiert und so weiter. Ne? Aber ich glaube, der hat den Winter wirklich sehr gut genutzt und zeigt sich wirklich in einer bestechenden Form. Also das war schon wirklich krass. Und ich habe das Rennen, sofern es ging, bei Ironman Live verfolgt. Allerdings lässt das wirklich sehr, sehr zu wünschen übrig. Und ja, die zeigen da einfach die Finishline und vom Rennen sonst nicht allzu viel. Ja, ich verstehe es einfach nicht, dass die das nicht auf die Kette kriegen. Dass die einfach nicht eine Live-Übertragung irgendwie auf die Reihe kriegen, so vom Fahrradfahren oder mal vom Laufen. Also das ist wirklich, ich weiß nicht, wo da die Schwierigkeit ist. Schade eigentlich, hätte mir gern angeguckt, wie die Jungs da unterwegs sind. Ja, schien ein sehr, sehr ja, spannendes Rennen zu sein, bis auf Platz 1, weil Frodeno war ja wirklich von Anfang bis zum Ende, ne, der führende Mann und weit und breit keiner neben ihm. Ja, so viel dazu. Das Ganze bei den Frauen gab es ja auch einen deutschen Sieg, also einen Doppelsieg für Deutschland. Anne Haug hat nach dem 70.3 in Dubai auch jetzt das Rennen gewonnen in 4 Stunden 12:03. Sie hat eine relativ langsame Schwimmzeit von 26:31, also sogar langsamer als Lionel Sanders, was mich schon etwas wundert, weil sie bis vor kurzem noch auf der Kurzdistanz unterwegs war und eigentlich eine recht, ja, passable Schwimmerin oder so eine gute Schwimmerin ist. Ich habe nie irgendwie was anderes gehört. Was sie aber auf jeden Fall kann, ist schnell laufen. Ja, also die hat eine 1:16:23 und das ist bei weitem die schnellste Laufzeit. Die nächste, die da so drankommt, ist Sarah True aus den Staaten, die am Ende Platz 3 belegt hat. Die ist den Halbmarathon in 1:21:05 gelaufen. Naja, also auch schon deutlich, deutlich langsamer als Anne Haug. Also die Frau kann rennen und ja, die ist auch gut drauf, ne? Also ich bin wirklich gespannt, was da so auf Hawaii geht. Ja, Platz 2 noch, Holly Lawrence, die Engländerin in 4:16:26 komplettiert die Top 3. Ja, so viel zu diesem Rennen. Ich würde sagen, dadurch, dass wir noch so ein paar andere Ergebnisse haben und so ein paar News, gehe ich dann direkt zum einen weiteren 70.3-Rennen, das am Tag später, also am 8.4. stattgefunden hat, der 70.3 in Texas. Und zwar gewonnen hat er Ben Canute, der auch schon Zweiter letztes Jahr bei den 70.3 Weltmeisterschaften war, hinter Javier Gomez in 3 Stunden 43:44. Zweiter wurde der Österreicher Michael Weiss in 3:45:40 und Dritter der Überbiker Andrew Sterkowitz in 3:46:30. Auch hier sehr, sehr gut besetztes Rennen. Die ersten drei schon namhafte Triathleten, dann waren noch so Leute wie Matthew Russell, Matt Hansen, Trevor Wurtele, also Ivan Tutkin, der Russe, ne, der jetzt letztes Jahr bei Ironman Germany gut abgeschnitten hat, war auch dabei, Platz 10 belegt. Jetzt so langsam kommen die Guten, zeigen sich so langsam und hauen mal gute Zeiten raus. Bei den Frauen hat Melissa Hausschild gewonnen in 4 Stunden 7. Zweite wurde Mirinda Carefree, ihr erstes Rennen nach der Geburt einer Tochter in 4:09:50 und dritter wurde Heather Wurtele aus Kanada in 4:09:59. Ja, so viel dazu, würde ich sagen. Also das, was man vielleicht erwähnen könnte, Sebastian Kindler wollte eigentlich bei diesen Rennen auch starten, hat es aber kurzzeitig abgesagt. Könnte mir vorstellen, dass ihn Cape Epic da schon sehr zugesetzt hat. Vielleicht hat er aber auch andere Gründe gehabt. Naja, da hat er aber auch sehr gut abgeschnitten. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. An dem Sonntag, an dem 8.4. fand auch das erste Ö-Til-Ö Weltmeisterschaftsrennen, sage ich mal, das Swim Run in Hvar in Kroatien. Ich habe jetzt bestimmt den Namen falsch ausgesprochen. Hvar, so ähnlich. Also die Namen, also sagen mir alle nichts. Ich muss allerdings sagen, die haben da kompletten Livestream gehabt mit ein paar Unterbrechungen von 10 bis 15 Minuten. Ich habe es einfach mal laufen lassen, immer wieder reingeschaut. Also die Landschaft da in Kroatien, da wo das Rennen stattfindet, also das ist ja schon wirklich der absolute Hammer. Also ich kann wirklich dir und jeden anderen, der zuhört, mal empfehlen, sich mal die Bilder oder auf YouTube gibt's ja auch das Rennen, das Live-Rennen. Man kann sich die ganze 7 Stunden mal anschauen oder einfach mal so paar Highlights daraus picken. Aber wirklich, es lohnt sich mal da reinzuschauen, denn wie gesagt, eine atemberaubende Landschaft dort in Kroatien, also das macht wirklich Lust auf so ein Rennen. Also da habe ich wirklich, wirklich direkt Lust gekriegt, mal an so ein Rennen teilzunehmen. Gewonnen hat das, wie sollte es anders sein, ein Team aus Schweden, das Team Garmin mit George Bjelkemo und Pontus Lindberg in 5 Stunden 15:41. Das dazu. Die Deutschen waren auch zahlreich vertreten, wie ich in der Ergebnisliste gesehen habe. Die ersten waren, glaube ich, gut in der Top 10. Ich habe leider jetzt die Ergebnisliste nicht offen, aber auf jeden Fall Top 10. Platzierung gab's ein deutsches Team. Da tut sich was. Ja. Ja, auf jeden Fall sehr interessant. Interessanter Sport auch und man kann da gerne. Auf jeden Fall. Ich kann mal vielleicht im Zuge dessen direkt mal eine Neuigkeit bringen, die ich heute gelesen habe, noch kurz bevor wir jetzt mit der Sendung angefangen haben. Und zwar, dass Xterra France hat jetzt angekündigt, dass sie einen Tag vor dem Rennen, also am Samstag, ein Swim and Run anbieten. Also nicht Swim and Run, sondern ein Swim Run, ne? Wie jetzt das in Kroatien. Und zwar über die Distanz von 13 Kilometer Trailrunning und 2,6 Kilometer Schwimmen. Hört sich für mich sehr interessant an. Frage ich mich, will Xterra auch so ein bisschen von dem Swimrun-Kuchen abhaben und veranstaltet zusätzlich so Swimrun-Events? Ich persönlich fände es cool, wenn dazu da jetzt noch Swimrun-Events stattfinden würden. Je mehr, je besser, finde ich. Ich finde, es gibt wirklich zu wenige davon. Also die Auswahl ist schon noch relativ überschaubar. Jetzt gibt es ja diese Urban Challenge in Deutschland. Das finde ich schon mal ganz cool. Wurde vergrößert auf mehrere Rennen. Aber so allzu viele gibt es ja dann doch nicht. Ja, wie findest du es? Ich denke, wenn ich jetzt das, ich habe es von dir das erste Mal gehört. Ich denke, die wollen das vielleicht mal ausprobieren, weißt du? Die wollen mal schauen, wie kommt's an und vielleicht, wenn die Nachfrage hoch genug ist, dann wird das vielleicht auch mal so ein vielleicht permanentes Zweit Standbein von denen. Finde ich eigentlich sehr gut. Und wie gesagt, Ja. ich finde diese Sportarten sehr interessant und ich hoffe früher oder später das mal selber ausprobieren zu können. Und Wenn, wahrscheinlich früher als später. ja, mal schauen. Ja, also ich finde auch die Location bei Extra France eignet sich dafür hervorragend. In den Vogesen, die ganze Gegend, die ich auch zu Fuß läuferischerweise erkunden dürfte, über 3 Tage, ne, 2 Tage. Ja, wunderbar. Also da gibt es wirklich sehr schöne Trails, sehr anspruchsvolles Terrain. Ja, also kann ich mir vorstellen, dass das gut ankommt und sollte das sich das Ganze jetzt irgendwie durchsetzen, wäre ich da jetzt nicht abgeneigt, da jetzt mal für so einen Swimrun mal rüberzufahren, weil so weit ist es nicht von uns. Ja, was kann jetzt leider nicht viel Kein dazu sagen. Kommentar. Ja, aber du bist da, glaube ich, schon ein bisschen Franco-affin. Ja. Das auf jeden Fall, aber und auch mir geht es da auch so wie dir. Also es gibt wirklich momentan, also das Xterra und Swimrun, diese zwei Formate, also die sprechen mich wirklich sehr an und ich finde, wenn sie jetzt auch noch, wenn das Ganze jetzt auch noch verbunden würde, beziehungsweise Xterra da auch noch Swimruns veranstaltet, dann wäre das schon wirklich eine Mega-Sache, die mich sehr Aber freuen würde. was mir gerade so ein bisschen auffällt, ist, kann das sein, dass irgendwie entweder andere Länder mehr experimentierfreudig ist oder die Deutschen eher so ein bisschen als nicht experimentierfreudig gelten, weil solche Sachen kommen immer in anderen Ländern erst als in Deutschland. Das hat man damals mit den Hindernisrennen, jetzt so Spartan Race oder so, das kam ja in anderen Ländern um uns herum viel früher auf als jetzt bei uns. Und das mit Xterra und jetzt hier Swimrun, da ist sie, ja, die Veranstaltungsdichte fast schwindend gering im Gegensatz zu anderen, die um uns auch wieder herum sind. Ja, wobei, also ich muss sagen, vielleicht trifft das zum Teil schon zu, was du sagst, aber zum anderen, zum Beispiel das neue Format der Swimrun Urban Challenge in Deutschland, das hat sich dieses Jahr deutlich, deutlich vergrößert. Ne? Es gibt wirklich, warte mal, ich habe es gerade offen, 3, 6, 8 Rennen in Deutschland zwischen April und Oktober. In Düsseldorf, in Berlin, in Essen, Ingolstadt, in Frankfurt, in Wolfsburg, Duisburg. Also da tut sich schon ein bisschen was. Ne? Also diese Urban Challenge ist so vielleicht so das komplette Gegenteil dessen, ne, was jetzt so Ötül-Ö darstellt, weil es, ne, das Ötül-Ö soll ja so in wirklich in Natur. ausgefallenen Natur ja, Orten stattfinden. Und diese Urban Challenge ist das komplette Gegenteil. Da wird das Swimrun in die Stadt gebracht. Also das Ganze findet in der Stadt statt. Was ich jetzt auch nicht so ganz verkehrt finde, aber mich zieht es ja schon seit dem letzten Jahr oder ja, also spätestens seit dem letzten Jahr und aber auch vorher, weil für Xterra hatte ich immer so einen kleinen Hang. Aber zunehmend jetzt auf die Trails und jetzt eher weg von der Stadt. Nichtsdestotrotz werde ich mir jetzt dieses Jahr auch so ein Swimrun geben, das steht fest. Ja, um einfach mal zu schauen, wie das so ist. Aber auch, ja, also so ein Swimrun in der Natur würde mich sehr, sehr reizen, einfach mal zu schauen, ne, wie sich das Ding so anfühlt Ja, ich meinte ja und aber auch nicht, ist. dass es jetzt irgendwie hier gar nicht kommt oder so. Man sieht es ja auch zum Beispiel, dieses Jahr gibt es auch endlich mal ein Biest hier in Deutschland. Ich meine, in Berlin, meine ich, ist er. Und also es kommt aber immer später als woanders. Das meine ich halt, das war, fand ich jetzt so im Nachhinein. Ich meine, jetzt so, wenn, warte noch mal so 5 Jahre und wir reden vielleicht über 10 Swimrun Wettkämpfe in ganz Deutschland, ja. Also es kann ja schon sein, aber ich finde, wir Ja, schlafen da einfach immer noch ein bisschen. wobei, also da tut sich was. Also gerade diese Swimrun-Szene verfolge ich doch schon, ne, und auch die Swim, also jetzt nicht diese Urban Challenge, sondern es gibt auch eine Swimrun, wie soll ich sagen, German Tour, oh, jetzt weiß ich gar nicht, also diese Thousand Lake, das gehört zur Ötül-Serie, was im Oktober stattfindet, das ist da auch mit drin. Jetzt in der Nähe von Aschaffenburg gibt es jetzt auch ein Rennen. Also es gibt schon, es tut sich was, ja. Also es kommen immer wieder neue Wettkämpfe dazu. Ich hoffe, dass auch von der Ötül-Weltmeisterschaft noch weitere hinzukommen. Wäre wirklich sehr schön, würde mich sehr freuen. Ich glaube schon, dass die noch wachsen wollen. Ja. Dass die auch hier in der gar nicht weit, sage ich mal, stattfinden. Wäre schon eine coole Sache. Also würde mir schon sehr, sehr gefallen. Schauen wir mal, was die Zukunft bringt. Ja. Eine Sache habe ich noch, und zwar am kommenden Wochenende findet, ich sollte vielleicht sagen, das kommende Wochenende ist jetzt am 14.15.4. Da findet der Ironman in Südafrika statt. Und die Startliste der Profis, die lässt sich wirklich sehen. Von Ben Hoffman über Josh Emberger, James Kunama, Cameron Wurf, Eneko Lanos, Ronny Schildknecht, sogar Michael Rellert, was mich sehr freut. Von denen hat man so über die Ironman-Distanz schon länger nichts mehr gesehen. Markus Fachbach aus deutscher Sicht ist dabei. Maurice Clavel, da bin ich auch sehr gespannt auf den jungen Mann, was er zeigt. Also schon eine sehr, sehr gute Startliste der Profis. Bei den Frauen Lucy Charles und Emma Pellant. Da bin ich auch gespannt, was die so zeigen. Ja, also da kann man gespannt sein auf das Rennen. Ja, die Startliste auf jeden Fall eine sehr, sehr interessante. Es gibt auf jeden Fall viele, viele Athleten auch, die ich sehr interessant finde. Josh Amberger vor allem. Und vor allem den, aber auch Maurice Clavel. Sehr interessanter Mann. Ein Satz vielleicht nochmal zu Cameron Wurf, und zwar, ich habe letztens ein Interview mit ihm gehört. Also der ist schon auch ziemlich heftig drauf, muss man sagen. Der hat ja letztes Jahr schon, glaube ich, 6 Ironmans in einem Jahr gemacht. Das will er dieses Jahr toppen. Er hat bereits schon einen Trainings-Ironman, wie er mal gesagt hat, war schon in den Beinen. Trainiert momentan mit Team Sky, wie er das so üblicherweise macht. Ich glaube, momentan auf Lanzarote. Und er hat dieses Jahr vor, er hat aufgezählt. Und zwar, als nächstes ist er ja beim Ironman Südafrika. Danach macht er den Ironman Lanzarote. Danach macht er Challenge Rot. Danach macht er den Ironman Zürich. Und danach macht er Hawaii. Und es könnte sein, dass er dazwischen noch was macht. Also das ist schon mal ein ziemlich heftiges Programm, was der sich vornimmt. Und wie gesagt, er trainiert ja auch mit dem Team Sky. Ne? Also der fährt jetzt auch nicht so Rad spazieren, sage ich mal, sondern er fährt mit den Radprofis. Das ist schon amtlich. Aber es macht ja keiner von den Jungs Radspazieren fahren. Also das ist ja schon. Nee, das macht ja keiner. Aber die Radsportler trainieren halt anders. Ja, also die müssen ja danach nicht laufen oder davor schwimmen oder jetzt irgendwie dreimal am Tag trainieren. Die haben ihre Ausfahrt und die sind wahrscheinlich deutlich länger als die der Triathleten und auch deutlich intensiver als die der Triathleten. Zwar jetzt nicht immer, aber hier und da. Danach haben sie ihre Massagen, danach kriegen sie Essen. Also die sind ja auch, ne, so ein Team ist ja auch ganz anders auf die Beine gestellt. Also die haben ja Masseure, die haben ja Köche, die haben ja mehrere Trainer. Also das ist schon, die haben Jungs, die Fahrräder putzen. Also das ist schon einiges. Und der ist halt mittendrin. Also was ich eigentlich damit sagen wollte, ist, er trainiert anders wie jetzt ein üblicher Triathlet. Ja, und so schlecht hat er sich ja eigentlich auch nicht geschlagen oder verkauft beim Ironman. Nein, dabei. Nein, hat er auf keinen Fall. Ich meine, er hat ja die neue Radbestzeit auf der Strecke aufgestellt. Ist zwar beim Laufen etwas nach hinten durchgereicht worden, da ist er so ein bisschen eingegangen, aber nichtsdestotrotz, also also Hut ab, ne, beim ersten Mal auf Hawaii und dann so eine Radzeit. Und ich meine, starker Schwimmer ist er auch. Und er sagt ja auch selbst, er will ja jetzt vor allem an seine Laufschwäche arbeiten. Wobei Laufschwäche in Anführungsstrichen, ne, also da hat er auch schon mehrere Ironmans gefinisht, wo er wirklich auch sehr starke Laufzeiten vorzuweisen hat. Natürlich ist dann Hawaii so ein bisschen was anderes. Ist schon alleine von den Wetterverhältnissen her. Das stimmt. Ja. Gut, das war jetzt jede Menge. Ich hoffe, wir haben jetzt die Zuschauer jetzt nicht irgendwie alle hier verjagt und der eine oder andere hört noch zu vor lauter Ergebnissen. Ja, also das so viel von meiner Seite. Also ich freue mich so auf die kommenden Wettkämpfe, was da so alles auf uns zukommt. Das Wochenende war auf jeden Fall schon mal spannend. Hattest du nicht noch was von Javi Gomez? Javi Gomez, ja, gut, dass du das sagst. Siehst du, das hätte ich jetzt gerade vergessen. Und ich habe schon darauf gewartet, weil du hast nur angeteased, du hast nur nicht... Ach, okay. Ja, und zwar, wir hatten ja eine Folge vor vorletzter oder so, haben wir ja so ein bisschen drüber philosophiert, wo Javi Gomez sein Ironman-Debüt geben könnte, weil er gesagt hat, dass er im Juni ein Ironman machen will. Jetzt ist es raus, wo er es macht, und wir lagen sowas von daneben. Er macht den Ironman Cairns. Okay. In Australien. Ja. Wundert mich etwas, also gerade da es zu diesem Zeitpunkt auch einige Rennen in Europa gibt, wäre vielleicht für ihn einfacher, aber ja gut, er wird ja seine Gründe haben, warum er das in Cairns macht. Genau. Da darf man auch gespannt sein. Ich weiß jetzt noch nicht allerdings, auf wen er da so trifft, wie das Startfeld dort aussieht. Jan Frodeno, der wird, glaube ich, wieder, weißt du es? Ich glaube, in Rot. Kann das sein? Ich weiß nicht, ob der in Rot startet. Ich meine, es startet nicht Jan Frodeno beim Ironman Germany? Da ist nämlich auch so die Elite... am Start. Ich habe vorher noch ein Interview mit ihm, also so ein Selbstinterview sozusagen, auch von seiner Seite habe ich zum Ocean Side mir noch reingezogen, bevor wir aufgenommen haben. Und da hat er am Ende gesagt, see you soon in Germany. Deswegen ging ich davon aus, dass er halt doch den Ironman Rot macht, aber gut. Challenge Rot. Challenge Rot, natürlich. Ironman Rot und Challenge Frankfurt. Ja, genau. Ist doch alles nee, ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich weiß es nicht, aber ich meine, er startet ja in Frankfurt. Umso besser, dann hoffe ich doch, dass ich diesen dieses Jahr nochmal sehen könnte. Ja, aber da müssen wir nochmal nachschauen, bevor wir da jetzt irgendwie falsche Nachrichten in die Welt bringen. Muss ich mal ganz ehrlich sagen, da hast du mich so ein bisschen auf falschen Fuß erwischt. Ich weiß es immer nicht. Da habe ich mich jetzt nicht so drum gekümmert. Ja, egal. Javi Gomez, auf jeden Fall interessant. Cairns, ich weiß es aus eigener Erfahrung, recht flach. aber dennoch, ich denke mal, sehr interessant. Und wir hatten ja auch schon ein bisschen spekuliert. Wir dachten ja, es wäre Europa, aber... Ja, ich habe so ein bisschen auf Frankreich getippt, ne? Ja, also ich hab gedacht, er wird in Frankreich starten. Ich hatte ja, und das ist weiter meine Vermutung immer noch, dass er so ein bisschen nicht direkt jetzt auf die Favoriten alle mal treffen will, wenn er wirklich dieses Jahr schon in Ironman Hawaii mitmachen will. Deswegen denke ich einfach mal, der sucht sich ein Rennen aus, wo jetzt vielleicht nicht die ganze Welt oder ganz Europa, sag ich jetzt mal, drauf starten, wie jetzt in Frankfurt. Naja, die werden schon drauf, also die Triathlon-Szene wird schon drauf gucken, also da kannst du drauf einlassen, also die werden schon wissen wollen, wie Javi Gomez bei seinem Ironman-Debüt so abschneidet. Ja, das stimmt, aber vielleicht fühlt er sich in Australien zur Winterzeit doch ein bisschen sicherer als jetzt in Europa, wo, ich weiß gar nicht, ob der zeitgleich oder in der Nähe voneinander starten, also die Veranstaltungen sind, vielleicht hofft er dadurch ein bisschen in der Masse der ganzen Ironmans unterzugehen und nicht so auf den Titelseiten zu sein, wie jetzt ein Frankfurt-Finisher. Ich glaube nicht, dass der Javi Gomez so jetzt so scheu ist und jetzt sich da so versteckt. Nein, glaube ich nicht. Warum der jetzt sich Cairns ausgesucht hat, ist natürlich schwierig jetzt irgendwie. Ich weiß, dass der sehr lange irgendwie in Neuseeland trainiert hat, weil auch die Freundin aus Neuseeland kommt. Gut, vielleicht ist er da jetzt momentan ansässig und von da aus ist es halt nicht weit nach Australien. Ja, wer weiß. Ich meine, werden wir nie rausfinden. Der Ironman findet übrigens am 10. Juni statt. Ja, ist das nicht irgendwie das Wochenende vom 10. Juni? Nee, nee, nee, das also Iron siebte, Man, siebte ist er, gell? Der Frankfurter jetzt. Juli Ja, siebte, oder siebte. Juni? Ich mein, es wäre im Juli. Wir haben Können wir ja mal schnell mal gucken, damit wir das, jetzt keinen Blödsinn um die erzählen. Zeit mal so ein bisschen zu überbrücken, möchte ich der Franzi vom Laufenliebe Erdnussbutter Racing Team ja, Glückwünsche und sehr viel Lob für ihren neu verbesserte Halbmarathonzeit in Hannover aussprechen. Halbmarathon oder Zehner? Ein Halbmarathon ist sie gelaufen. Ist Ist sie Halbmarathon 2:20, ja, gelaufen? in 2:20. Ah, Bei okay. dem Wetter eine sehr, sehr, sehr mehr als respektable Leistung. Eine sehr, sehr gute Leistung, ja. Auf jeden Fall. Ja, Glückwunsch. Auf jeden Fall. Ja. Ich hätte auch ein paar 8. Kollegen. Juli. 8. Juli, siehst du. 7., 8. Ja, 8., 7., dann Frankfurt und einen Monat davor gucken wir mal, was da haben wie Gomez so auf Ironman, auf der Ironman-Distanz reißen kann. Genau. Ja. Ja, so viel von mir. Ja, ich habe eigentlich auch nicht großartig noch was zu sagen. Ich, ja. Nee, das war's von meiner Ja, Seite. was? Okay. Ja, wir haben jetzt ja fast 1,5 Stunden gequatscht. Ich denke, dass da haben die Zuhörer jetzt so ja jetzt auf so einem mittellangen Lauf gut was von gehabt. Ich würde sagen, ja, wir verabschieden uns und hoffen, ihr hattet ein bisschen Spaß mit unserer Episode. Ja, Und das Jahr ist positiv gestartet, zumindest für mich. Ich hoffe auch für euch. Und ja, drücke euch die Daumen, dass euer Saison Highlight, euer erstes, auch positiv verlaufen mag. Und ich okay. verabschiede mich von euch und von dir. In Mach's diesem Sinne, gut. bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüssi.